Wasser bin ich Schwurmann, durch den Wüstensand bin ich rennt, auf ein Lostrang unter der Blachen, halb der Frauen und halb verbrennt. An der Grenz haben's auf mich geschossen, und dann Stacheldraht bin ich rät, und im Meer bin ich fast ersoffen, und im Lager bald verfehlt. Meine Eltern sind verschwunden, meine vermisst, und meine Schwester haben's nimmer gefunden. Wie die Bomben gefallen ist, und ich sitze und muss warten, und weiß nicht, was mit mir wird, ob ich bleiben kann, ob ich zurück muss in Krieg. Und es braucht man nicht schenken, und es braucht man nicht gehen. Ich kann arbeiten, ich kann lernen,